Wagen ist voll deep. Der Wagen ist voll deep. Liebe Leute, wir schließen demnächst in 13 Sekunden. Bitte kommen Sie zum Zahlen, wenn die Kassen. Zahlen. Jetzt wird abgerechnet, meine lieben Kunden. Es wird abgerechnet, Sie haben noch nur wenige Minuten. Der Wagen ist voll babe. Und ich bin voll babe. Der Wagen ist voll babe. Das ist ja toll babe. Ja, passt noch was hinein? Könnte er noch volles sein? Ja, passt noch was hinein? Kommt der noch volles sein? Nein, nein, nein! Der Wagen ist voll, babe. Und ich hab kein Geld, babe. Der Wagen ist voll, babe. Ich hab kein Geld, babe. Kannst du mir noch was leihen? Ich hab kein Geld mehr daheim. Kommst du mir noch was leihen? Du hast kein Geld dabei, nein, nein, nein, nein! Der Wagen ist voll, babe. Und ich bin voll, babe. Der Wagen ist voll, babe. Und ich bin voll, babe. Das ist ja toll, baby. Ich hab kein Geld, babe. Der Wagen ist voll, babe. Ja, passt noch was hinein? Könnt er noch voll sein? Ja, passt noch was hinein? Ich hab kein Geld, mir passt nichts rein. Nein, nein, nein, nein! Der Wagen ist voll, babe. Der Wagen ist voll, babe. Okay, yeah. Das ist ja toll, babe. Der Wagen ist voll, babe. Kommen Sie bitte an die 13 da hinten. Kommen Sie bitte an die 13 da hinten. Kommen Sie bitte an die 13, Sie da hinten meine ich. Kommen Sie bitte an die 13. Kommen Sie bitte an die 13, an die 13, kommen Sie an die 13. Sie da hinten in den schwarzen Jacket, mit den Jacketbohnen und den tollen Cowboystiefeln, kommen Sie bitte an die 13, kommen Sie bitte an die 13, fahren, fahren, fahren, kommen Sie bitte.